Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 18. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Erinnere dich, die letzten Dinge, über die wir gesprochen haben, haben mit dem Herzen zu tun. Denke nach, fokussiere dein Herz. Nun spricht Paulus wieder über das Herz. Er sagt: Mein Herz fließt über vor Freude, wenn ich daran denke, wie ihr mir durch eure finanzielle Unterstützung meines Dienstes Liebe gezeigt habt. Ich sage dir, ich liebe den Abschnitt, der jetzt kommt, weil es ums Geld geht. Und ich spreche gerne über das Geld. Ich sage dir warum. Weil meines Erachtens nur sehr wenige Christen eine echte biblische Einstellung zum Thema Geld haben. Und Paulus hatte ein Herz, das frei von der Liebe zum Geld war. Deshalb konnte er ehrlich darüber sprechen. Schau, was er sagt. Er sagt: Mein Herz fließt über vor Freude. Ich meine, das ist ein starker Ausdruck. Er sagt nicht nur: Hey, ich bin glücklich. Er sagt: Nein, mein Herz fließt über vor Freude. Warum war er so begeistert? Wenn ich daran denke, wie ihr mir Liebe gezeigt habt. Wenn dir jemand seine Liebe zeigt, natürlich bist du dann begeistert. Aber schau mal, was er sagt. Durch eure finanzielle Unterstützung meines Dienstes. Weißt du, und das ist etwas, von dem ich nicht weiß, ob wir es jemals korrigieren können. Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir müssen es zumindest weiterhin versuchen. Paulus hat ihnen deutlich gesagt, dass er sich sehr darüber freue, dass sie ihm Geld schickten. Und doch ging es ihm nicht um das Geld. In den nächsten Abschnitten werden wir das nochmal anschauen. Das Traurige daran ist, dass obwohl es sich um eine biblische Wahrheit handelt, viele Menschen diese Aussage von Paulus missbraucht haben, um andere zu manipulieren. Sie versuchen also, Menschen zu manipulieren, damit sie Geld zur Unterstützung ihres Dienstes schicken. In den nächsten Tagen wirst du herausfinden, wie erstaunlich das Herz von Paulus war. Also schau. War es richtig, ihn im Dienst finanziell zu unterstützen? Natürlich, er erklärt es hier. War es richtig, dass sein Herz vor Freude übersprudelte, dass Menschen ihm Geld schickten, damit er sein Leben und seinen Weg, Jesus zu dienen, finanzieren konnte? Ja, das war es. Aber Paulus hat das nie dazu benutzt, um Geld von den Menschen zu bekommen, niemals. Sein Herz war so rein, das wirst du in den nächsten Versen herausfinden. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Paulus sagt, dass sein Herz vor Freude überfließt, wenn er daran denkt, wie sie ihm ihre Liebe zeigten, indem sie ihm Geld schickten. Wir werden das später sehen. Sein Herz ist nicht vor Freude übergelaufen, weil er Geld bekommen hat. Denn er war so selbstlos, dass er sich mehr darum kümmerte, was das Geben mit den Menschen machte, als darum, was es ihm persönlich brachte. Später sehen wir, dass er eine klare geistliche Sicht für die Ewigkeit hatte. Und dann verstand er, dass die Unterstützung der Menschen für ihn eine schöne Sache vor Gott sein würde. Aus dem gesamten Kontext können wir also verstehen, dass er nicht vor Freude übersprudelte, weil er nun endlich wieder Geld hatte. Aber er war überglücklich, weil sie etwas Gutes für sich selbst in Bezug auf die Ewigkeit getan haben. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass wir solche Apostel oder wie auch immer du sie nennst, haben. Leute, die sich mehr um das ewige Wohlergehen der Menschen sorgen als um ihr eigenes finanzielles Wohlergehen. Schau, was Paulus sagt. Denn obwohl ihr so wenig habt, helft ihr mir weiterhin bei jeder Gelegenheit. Weißt du, in dieser Aussage steckte keine Manipulation, denn Paulus hat nie jemanden manipuliert. Er war ein sehr aufrichtiger Mann und sein Wunsch war, dass sie die reichste ewige Belohnung bekommen. Sieh dir das an. Auch das ist eine schöne Aussage der Gnade. Er sagte: Obwohl ihr sehr wenig habt, helft ihr mir weiterhin bei jeder Gelegenheit. Hat Paulus nicht zu den Korinthern gesagt, dass die besondere Gnade der Mazedonier folgendermaßen aussah: Sie gaben mehr, als sie konnten. Sagt Paulus nicht in 1. Korinther 15,10, dass er über seine Fähigkeiten hinaus arbeitete? Dann sagt er, es liegt nicht an mir, sondern an der Gnade. Paulus verstand also Gnade, er lebte die Gnade und er lehrte die Menschen, wie sie aus der Gnade leben können. So hatte er nun eine Gruppe von Menschen in Philippi, die selbst in den Momenten, in denen sie selbst wenig hatten, großzügig gaben. Großzügigkeit hat etwas mit dem Herzen zu tun, nicht mit der Menge an Geld, die du hast. Morgen geht es weiter.